Kapitel 7, Aufgabe 35a. Brasilianer kennen keine Leitfäden. Hören Sie den Text und beantworten Sie die Fragen. Wir in Deutschland haben gerne Regeln und klare Anleitungen. Dies gerne auch im Umgang mit Menschen in oder aus anderen Kulturen. Ob die Do's und Don't-Listen der Realität entsprechen oder ob sogar Empfindlichkeiten damit berührt werden, spielt zunächst keine Rolle. Die FIFA veröffentlichte beispielsweise vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 einen sogenannten Leitfaden mit dem Titel »Brasilien für Einsteiger«, der nach heftigen Protesten aus Brasilien wieder aus dem Netz genommen werden musste. In einer Kultur wie in Brasilien, in der Menschen und der persönliche Umgang miteinander im Mittelpunkt stehen, trifft eine verallgemeinerte Verhaltensliste auf Unbehagen und führt letztendlich auch zu Fehleinschätzungen. Wie sind nun die Brasilianer? Wie ticken sie? Ganz einfach. Depende. Kommt drauf an, würde man in Brasilien antworten. Heute sind allein in Sao Paulo über 800 deutsche Firmen ansässig. Viele davon versuchen, ihre Strukturen und damit das deutsche Know-how in Brasilien zu implementieren. Leitfäden und Handlungsanweisungen werden eins zu eins übernommen und stoßen sicherlich auf Anerkennung und Interesse. Leitfäden werden in Deutschland befolgt. In Brasilien dienen sie als Grundlage für situationsspezifische und dem jeweiligen Gegenüber angepasste, für uns vielleicht sogar widersprüchliche Lösungen. Im Mittelpunkt stehen der Mensch und die zwischenmenschliche Beziehung. Leitfäden werden den Menschen angepasst. Depende eben. Zwischenmenschliche Beziehungen verlangen einen harmonischen Umgang miteinander. Folgender Fall zeigt auf, was dies im beruflichen Alltag in Brasilien bedeuten kann. Ein deutscher Abteilungsleiter einer Bank in Brasilia trägt seiner brasilianischen Mitarbeiterin auf, ein Unternehmen auf seine Kreditwürdigkeit zu prüfen. Als sie ihm das Ergebnis zeigt, fallen ihm einige Fehler auf. Er erläutert seiner Mitarbeiterin, wo etwas falsch ist, etwas fehlt oder was er anders ausdrücken würde. Seine Mitarbeiterin wird während des Gesprächs immer stiller. Später erfährt der deutsche Abteilungsleiter, dass seine brasilianische Mitarbeiterin sein Büro völlig aufgelöst verlassen hätte mit der Überzeugung, sie würde entlassen werden. Eine für Deutsche durchaus sachlich gemeinte und damit vertretbare Kritik ist in Brasilien so nicht denkbar. Kritik wird indirekt und dezent geäußert. Wie Deutsche ein Gespür dafür bekommen können, wird in speziellen interkulturellen Trainings vermittelt. Viele Deutsche lernen nach ihren langjährigen beruflichen Einsätzen in Brasilien diesen wertschätzenden und damit weniger verletzenden Umgang lieben und haben zu Hause wiederum Schwierigkeiten in der Anpassung an altbekannte Regeln. Der brasilianische Kommunikationsstil ist sehr emotional und es gibt vor allem viele nonverbale Zeichen und Gesten. Ein kurzes Zeichen im Lokal, eine sanfte Berührung an der Schulter oder ein kurzer Blickkontakt gibt dem Gegenüber zu verstehen, was erwartet wird. Selbst das Fehlen solcher Zeichen unterliegt speziellen Interpretationen. Hier hilft keine Anleitung, hier gibt es nur die Chance, sich langsam, im wahrsten Sinne des Wortes, heranzutasten und zu beobachten. Gezielte interkulturelle Vorbereitungen helfen, den Weg zu ebnen. Laufen muss man danach aber selbst. Wie Brasilianer sind, erfährt man im Lande so nach und nach. Und je mehr Kontakte man knüpft, desto klarer wird einem Depende eben.